Fokus und ich sitz im Lotus. Sie machen Fotos, es geht Hokus Pokus. Hokus Pokus und ich sitz im Beamer. Es geht Hokus Pokus, mach nen Bentley aus dem Kia. Hokus Pokus und ich sitz im Lotus. Sie machen Fotos, es geht Hokus Pokus. Hokus Pokus und ich sitz im Beamer. Es geht Hokus Pokus, mach nen Bentley aus dem Kia. Hokus Pokus, Hokus Pokus. Ich bin im Modus, auf der Kleidung drauf sind Logos. Hokus Pokus, Abracadabra. Ich fick die Bitches nächtelang, ohne Viagra. Ich sitz im Beamer. Sex mit Sophia, Sex mit Angelina, Sex mit Janaina, Sex mit Katharina. Geld auf Konten von der Ingenliebe. Ich komm und deine Bitch gibt dir den Ring wieder. Das ist jetzt meine Bitch, weil dein Penis kleiner ist. Ich bin leider rich, du willst Feature leider nicht. Schlaf im Ghetto ein, wach auf an der Skyline. Alle wollen reich sein, aber nein. Ich bin der eine von Millionen. Meine Waffe ist geladen, ähnlich wie Ionen. Ähnlich wie Protonen. Und ich komm nach oben. Hokus Pokus und ich sitz im Lotus. Sie machen Fotos, es geht Hokus Pokus. Hokus Pokus und ich sitz im Beamer. Es geht Hokus Pokus, mach nen Bentley aus dem Kia. Hokus Pokus und ich sitz im Lotus. Sie machen Fotos, es geht Hokus Pokus. Hokus Pokus und ich sitz im Beamer. Es geht Hokus Pokus, mach nen Bentley aus dem Kia. Hokus Pokus, bling bling, ich bin in deiner Bitch drin. Wenn ihr mich verhaften wollt, müsst ihr mich erstmal finden. Bin überall und nirgendwo mit Bitches auf dem Mädchenklo. Die Kette funkelt Lichterloh, bin cooler als ein Eskimo. Aus meinem Decremissimo, why bist du nicht hetero? Ich spiel mit Hatern Domino, das Money hab ich sowieso. Du bist nur der Co-Pilot, nicht der, der deine Crew bedroht. Hab sie so wie ein Käsebrot, schieße meine Pfeile tot. Fahr auf der Kreuzung über Rot, hab euch schon lange überholt. Was ihr macht ist überholt, ich hab das Game jetzt umgepolt. Bau das Money überall, begehe einen Überfall. Am Ballen wie beim Völkerball, mein Private Plane fliegt überschallt. Und ich bin nicht angeschnallt, Note mir ist kalt. Hab Moos wie ein Wald und ich geb keinen Fick. Und der Himmel ist blau und meine Kette ist Gold. Und ich fick deine Bitch, denn ich bin fucking rich. Hokus Pokus und ich sitz im Lotus. Sie machen Fotos, es geht Hokus Pokus. Hokus Pokus und ich sitz im Beamer. Es geht Hokus Pokus, mach nen Bentley aus dem Kia. Hokus Pokus und ich sitz im Lotus. Sie machen Fotos, es geht Hokus Pokus. Hokus Pokus und ich sitz im Beamer. Es geht Hokus Pokus, mach nen Bentley aus dem Kia. Hocus Pocus!